Es folgt der Bürgerfunk. Wir sind durch das Landesmediengesetz des Landes NRW angehalten, die nachfolgende Sendung auszustrahlen. Ihr gewohntes Programm von News 89.4 hören Sie wieder ab 21 Uhr. Hörpunkt Neuss. Ihr Radiomagazin aus dem Familienforum Edith Stein. Es ist kurz nach 20 Uhr am dritten Dienstag im Januar und das bedeutet, hier ist Ihr Bürgerfunk mit Wilfried Schmitz bei Hörpunkt Neuss. Guten Abend. Ich denke, so in der ersten Sendung des neuen Jahres ist ein kleiner Rückblick auf das vorige Jahr noch angebracht, sodass ich einige Schlaglichter noch einmal beleuchten und in Erinnerung rufen kann. Vielleicht geht es Ihnen dann ja so wie mir bei der Vorbereitung der Sendung, wo ich manchmal dachte, ach ja, stimmt, das war im vergangenen Jahr. Natürlich schauen wir auch nach vorne mit Hinweisen, was sich ändert und was die Bürger zu erwarten haben. Tipps fürs neue Jahr habe ich auch, also es wird abwechslungsreich, nützlich und kurzweilig. Außerdem haben wir Menschen im Rheinkreis zu ihren Gedanken und Erwartungen für das neue Jahr befragt und haben interessante Antworten erhalten. Mehr dazu gleich nach der Musik. Hier kommt das schöne Leben, Bella Vita. It's a sweet life, it's my life, it's your life. Tonight, then we gon' set it right. Live in the daylight and dance through the night. The sun is out and the moon is asleep. It don't matter where you are, the world's at your feet. Have some fun and get loose with me. Let it in your heart and set yourself free. Fiesta, forever, forever. Fiesta, la noche has only begun. La bella. It's a beautiful life, so let's all get along. Turn up the beat and dance with me. Get on the floor where you're supposed to be. Paint your feet, tonight we all free. Take this moment in time and just let it be. Let's make history last forever. Put your drinks in the air and enjoy the fiesta. Fiesta, forever. Oh, Sie hören den Bürgerfunk auf News 89.4. Schauen wir doch kurz gemeinsam zurück. Ein großes Problem ergab sich am Jahresanfang in Neuss im Lukas-Krankenhaus mit einem Hackerangriff. Dadurch wurde das Computernetzwerk des Hauses lahmgelegt. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen. Das Krankenhaus hat inzwischen zur Vermeidung einer solchen Situation fast 900.000 Euro in die Datensicherheit investiert. Ein Düsseldorfer Investor hat die alte Schraubenfabrik am Neusser Hauptbahnhof erworben, um dieses Gelände in den nächsten Jahren für eine moderne Bebauung herzurichten. Das wird noch eine spannende Geschichte. In Griffenbruch hatten Archäologen auf der Baustelle des Schlossbades vorübergehend das Sagen. Dadurch geriet der Neubau ins Stocken. Nach der Sicherung mittelalterlicher Funde konnte weitergebaut werden. Das Bad soll nun in 2018 eröffnen. Ganz erheblich, nämlich 1,5 Millionen Euro, hat die Stadt Dormagen 2016 in Kitas und Schulen investiert. Profitiert haben unter anderem das Bettina-von-Arnim-Gymnasium, das Schulzentrum Hackenbruch und die Salvator-Grundschule in Nievenheim. In 2016 hat der neue Neusser Bürgermeister Rainer Breuer sein erstes volles Amtsjahr ausgeführt. Ich habe ihn für die nächste Sendung am 21. Februar, also nächsten Monat, in die Redaktion eingeladen. Sie dürfen sich jetzt schon auf diese Talkstunde freuen. Am Ende der Sendung bekommen Sie dazu noch einmal einen Hinweis. Was habe ich hier noch? Ach ja, es hat lange gedauert. Im Herbst vergangenen Jahres hat der Dirt Park in Horm eröffnet mit 37 Bodenwellen, 3 Steilkurven und eine fast 3 Meter hohe Startrampe. Die Biker freuen sich schon jetzt auf das Eröffnungsfest im April. Musikalisch blicken wir jetzt zurück und zwar auf 1972. Eine junge Engländerin hatte damals einen Welterfolg mit Sugar Me. Hier ist Lindsay DePaul. Viel Vergnügen. Me. I want, pardon me. It comes to three. I like a sweet all the while. Hid behind a smile, what's that I mean? I'm a go-between. Come on, save me. Baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, my

stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Wenn ich in der Stadt bin, ich denk immer wieder an den Sommer damals mit dir. Als wir nachts mit den Kumpels ins Freibad einstiegen, Zigaretten und Rotwein zum Feuer am Strand, die Platten von Papa hören und die Lieder der 70er singen. Beim Sonnenaufgang in der Hängematte liegen, wir liebten das Leben. Sommer in Schweden, die Welt hing an Fäden und alles war leicht und so klar, so wie es war. Wir liebten das Leben, den Sommer in Schweden, die Nächte im Regen und alles war leicht und so klar, so wie es war. Lange Semesterferien, wir trampten die Küste hinauf bis hoch nach Schweden. Bist du seitdem nochmal oben gewesen? Beim alten Trecker, beim Schuppen im Stroh. Auf unserer Düne ist sie wohl immer noch so. Klettern sie heute andere hoch. Wir liebten das Leben, den Sommer in Schweden, die Welt hing an Fäden und alles war leicht und so klar, so wie es war. Wir liebten das Leben, den Sommer in Schweden, die Nächte im Regen und alles war leicht und so klar, so wie es war. war leicht und so klar, so wie es war. Monatelange Semesterferien, wir trampten die Küste hinauf bis hoch nach Schweden. Bist du seitdem nochmal oben gewesen? Zu den Ausblicken und Änderungen in diesem Jahr gibt es nach der nächsten Musik einige Hinweise von mir für Sie. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, I can go to space. Fuck the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Can't nothing. Ja, und ganz happy geht es weiter. Sie hören den Bürgerfunk mit Wilfried Schmitz. Begonnen hat ein Jahr mit vielen wichtigen Ereignissen. Wir stehen vor Wahlen in Nordrhein-Westfalen im Mai und in der Bundesrepublik im Spätsommer. Die Kandidaten bereiten sich und ihre Parteien bereits intensiv vor. Oder ist es umgekehrt? 2017 ist das Lutherjahr mit verschiedenen Veranstaltungen zum 500-jährigen Jubiläum. Wohl unabhängig davon investieren viele Kirchengemeinden im Rheinkreis in fällige Modernisierungen, Renovierungen und auch in Erweiterungen. So steht die Sanierung des Dachstuhls an der Pfarrkirche in Hochneukirch an. In Neuenhofen ist das Pfarrhaus einsturzgefährdet und damit ein Sorgenkind. Hier steht man für das von 1850 stammende Haus in großen Sanierungsüberlegungen. Das Pfarrhaus in Jüschen ist zu klein geworden. 3 Büroräume und einen Sitzungsraum soll es zusätzlich geben. In Neuss wird das Clemens-Sels-Museum, Achtung, gut zuhören, in diesem Jahr am jeweils ersten Sonntag im Monat freien Eintritt gewähren. Wäre doch mal eine Gelegenheit, wieder einmal etwas für die Bildung und für die Heimatgeschichte zu tun. Auto mit rosa TÜV-Plaketten müssen in diesem Jahr dem TÜV vorgeführt werden. Schauen Sie doch einmal auf Ihre Plakette, ob Sie dabei sind. Apropos Auto. Das Bußgeld fürs Telefonieren im Auto ohne Freisprechanlage wird erheblich teurer. 100 statt 60 Euro. Also Finger weg vom Handy beim Autofahren. Der neue 50-Euro-Schein mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen kommt wohl ab April. Die Zahl 50 wird größer und kontrastreicher sein. Und hier noch ein Hinweis für die Schwerbehinderten im Rheinkreis. Die Kreisverwaltung hat ein spezielles Servicebüro eingerichtet. Das soll die Unterstützung bedürftiger Personen verbessern. Vielleicht haben Sie keine rechte Idee für einen guten Vorsatz im neuen Jahr. Da hätte ich etwas für Sie. Das Stichwort heißt Medienwerkstatt. Mehr dazu nach der nächsten Musik. Hot sun and clear blue skies, the waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, Lord. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. Round and round. Hier ist Wilfried Schmitz mit der ersten Sendung von Hörpunkt Neuss im neuen Jahr. Eine Änderung gibt es bei uns. Am Namen der Redaktion und am Standort haben wir nichts geändert. Hörpunkt Neuss heißen wir weiterhin. Aber aus der Radiowerkstatt ist inzwischen die Medienwerkstatt geworden. Sie erreichen uns persönlich in Neuss auf der Furt im Willy-Graf-Haus auf der Venloer Straße 68 oder rufen Sie die Internetseite des Familienforums auf. Vor uns liegen viele Themen für die nächsten Sendungen, die immer für die Bürger im Rheinkreis Neuss interessant sein werden. Natürlich nehmen wir gerne auch Ihre Themen auf. Dann sprechen Sie uns einfach an und Sie können sogar mitmachen. Und jetzt mein Tipp für Sie. Der neue Radiokursus hat gerade begonnen. Bei uns sind Sie in der Redaktion willkommen. Sie hören uns wieder und zwar mit einer besonderen Sendung. Diesmal am 21. Februar um kurz nach 20 Uhr auf News 89.4. Bei mir wird der Neusser Bürgermeister Rainer Breuer zu Gast sein, mit dem ich eine Stunde talken werde. Der Bürgermeister privat und in Funktion. Das wird interessant. Seien Sie dabei. Dienstag, 21. Februar um 20 Uhr nach den Nachrichten. Wie immer der dritte Dienstag im Monat. Heute war in der Studiotechnik Sabine Hilgers, die Meisterin der Drehknöpfe und Lautstärkenregler. Mein Name ist Wilfried Schmitz und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. In diesem Haus, wo ich wohne, hier ist alles so gewohnt, so zum Kotzen vertraut. Mann, jeder Tag ist so gleich, ich zieh Runden durch meinen Teich. Ich will nur noch hier raus, ich brauch mehr Platz und frischen Wind. Ich muss schnell woanders hin, sonst wachs ich hier fest. Ich mach nen Kopfsprung durch die Tür, ich lass alles hinter mir. Hab was Großes im Visier. Meine Sachen gepackt, ich hau rein. Sonst wird das für mich immer nur dieser Traum bleiben. Ich brauch Freiheit, ich geh auf Reisen. Ich mach alles das, was ich verpasst hab. Fahr mit nem Gummiboot bis nach Alaska. Ich spring in Singapur in das kalte Wasser. Ich such das Weite und dann tank ich neue Kraft ab. Ich seh Orte, von denen andere nie hörten. Ich fühl mich wie Humboldt oder Steve Irwin. Ich setz mich im Dschungel auf den Maya-Thron. Auf den Spuren von Messner, Indiana Jones. Der Phönix macht jetzt einen Abflug. Au revoir, meine Freunde, macht's gut. Ich sag dem alten Leben Tschüss, Affe, Todklappe zu. Wie die Kinder in Indien, ich mach's gut. Es gibt nichts, was mich hält.